Unsere Herzen bewegt. Schön macht die rote die Arbeiterfahne, wenn sie der Richtige trägt, dann gehen mit ihr alle unsere Genossen zur Revolution gegen Krieg und Profit. Dann gehen hinter ihr ungezählte Millionen zur Arbeit, zum Kampf und zum Fest nach dem Sieg. Nach dem Sieg. Der Wind sie bewegt, macht unsere Fahne so schön. Nicht, dass sie flattert und schwebt, macht, dass wir hinter ihr gehen. Nicht, dass sie leuchtet und strahlt, macht unsere Herzen bewegt. Macht die Fahne, die blutrote Fahne, dass sie der Richtige trägt. Dann gehen mit ihr alle unsere Genossen zur Revolution gegen Krieg und Profit. Dann gehen hinter ihr ungezählte Millionen zur Arbeit, zum Kampf und zum Fest nach dem Sieg. Nach dem das Land mit seinen alten Eichen, das Land von Einstein, von Karl Marx und Bach, wo jede Antwort endet mit dem Fragezeichen, wo ich ein Zimmer hab unterm Dach. Wo sich so viele wegen früher oft noch schämen, wo mancher Vater eine Frage nicht versteht, wo ihre Kinder ihnen das nicht übel nehmen, weil seine Antwort im Geschichtsbuch steht. Hier schafft es Schelmen, was sie einmal gelten. Hier können sie freuen, leben einen Sinn. Hier hab ich meinen Teil von unserer Erde. Der kann so werden, wie ich selber bin. Kennst du das Land, wo die Fabriken uns gehören? Wo der Prometheus schon um fünf aufsteht. Dort kann man manche Faust auf manchen Tischen hören, bevor dann wieder trotzdem was nicht geht. Wo sich auf Wohnungsämtern Hoffnungen verlieren und ein Parteitag sich darüber Sorgen macht. Wo sich die Leute alles selber reparieren, weil sie das Werkzeug haben, Wissen und die Macht. Hier schaff ich selber, was ich einmal werde. Hier gebe ich meinem Leben einen Sinn. Hier hab ich meinen Teil von unserer Erde. Der kann so werden, wie ich selber bin. In diesem Lande lernte ich das Laufen. Ich lernte richtig sprechen, richtig denken. Ich lernte nur das Brauchbare zu kaufen und dass es Freude macht, auch etwas zu verschenken. Hier lernte meine Mutter das Regieren, als sie vor einem Trümmerhaufen stand. Ich möchte dieses Land niemals verlieren, es ist mein Mutter- und mein Vaterland. Der kann so werden, wie ich selber bin. Der kann so werden, wie ich selber bin.

miseria sabremos vencer. Klar.